Erst danach der Plage sprach Jahwe zu Mose und zu Eliasar, dem Sohn Aarons, der Priester war. Zweiter, er sagte, zählt alle Israeliten ab 20 Jahren, die im Heer dienen können, Familie für Familie. Dritter, Mose und der Priester Eliasar zählten sie in den Steppen Moabs, am Jordan gegenüber Jericho. Vierter, sie zählten alle Männer ab 20 Jahren, wie Jahwe es Mose befohlen hatte. Dies waren die Israeliten, die aus Ägypten gekommen waren. Fünfter, Ruben war Israels ältester Sohn. Seine Söhne waren Hanoch, von dem die Hanochiter abstammten, und Palu, von dem die Paluiter kamen. Sechster, von Hezron kam das Geschlecht der Hezroniter, und von Kami das Geschlecht der Kamiter. Siebter, dies waren die Familien der Rubeniter. Insgesamt wurden 43.730 Männer aus ihnen gezählt. Achter, Palus Sohn war Eliab. Neunter, Eliabs Söhne waren Remuel, Datan und Abiram. Datan und Abiram waren die Anführer, die sich mit Korah gegen Mose und Aaron auflehnten, als sie sich gegen Jahwe stellten. Zehnter, deshalb öffnete sich die Erde und verschlang sie und Korah, während die Gruppe um Korah starb, als Feuer 250 Männer verzehrte, was als Warnung diente. Elfter, aber Korahs Söhne starben nicht. Zwölfter, die Familien der Söhne Simeons waren, von Remuel die Remueliter, von Jamin die Jaminiter und von Jachin die Jachiniter. Dreizehnter, von Sera kamen die Serahiter und von Sol die Sauliter. 14. Dies waren die Familien der Simeoniter, und es wurden 22.200 Männer aus ihnen gezählt. 15. Die Familien der Söhne Gads waren, von Zephon die Zephoniter, von Hagi die Hagiter und von Suni die Suniter. 16. Von Osni kamen die Osniter, von Eri die Eriter. 17. Von Arod kamen die Aroditer, und von Areli die Areliter. 18. Dies waren die Familien der Söhne Gads, und es wurden 40.500 Männer aus ihnen gezählt. 19. Judas Söhne waren Er und Onan, sie starben beide im Land Kanaan. 20. Die Familien der Söhne Judas waren, von Sela die Selaniter, von Peres die Pereziter und von Sera die Serahiter. 21. Peres hatte die Söhne Hezron, von dem die Hezroniter abstammten, und Hamul, von dem die Hamuliter kamen. 22. Dies waren die Familien Judas, und es wurden 76.500 Männer aus ihnen gezählt. 23. Die Familien der Söhne Issachars waren, von Tola die Tolaiter, von Puva die Puniter. 24. Von Jasub kamen die Jasubiter, und von Simron die Simroniter. 25. Dies waren die Familien Issachars, und es wurden 64.300 Männer aus ihnen gezählt. 26. Die Familien der Söhne Sebulons waren, von Sered die Serediter, von Ilon die Eloniter und von Jalil die Jaliliter. 27. Dies waren die Familien der Sebuloniten, und es wurden 60.500 Männer aus ihnen gezählt. 28. Die Familien der Söhne Josefs waren Manasse und Ephraim. 29. Manasses Sohn war Maschir, von dem die Machiriter abstammten. Maschir zeugte Gilead, und von Gilead kam das Geschlecht der Gileaditer. 30. Dies waren Gileads Söhne, Jeser, von dem die Jesreiter kamen, und Helek, von dem die Helekiter abstammten. 31. Von Asriel kamen die Asriliter, von Sichem die Sichemiter. 32. Von Semida kamen die Semidaiter, und von Hefer die Heferiter. 33. Zelophat, der Sohn Hefers, hatte keine Söhne, sondern nur Töchter. Die Töchter Zelophats hießen Mala, Noah, Hogla, Milka und Tirza. 34. Dies waren die Familien Manasses, und es wurden 52.700 Männer aus ihnen gezählt. 35. Dies waren die Familien der Söhne Ephraims, von Sutela die Sutelahiter, von Becher die Becheriter und von Tahan die Tahaniter. 36. Sutelas Sohn war Eran, von dem die Eraniter abstammten. 37. Dies waren die Familien der Söhne Ephraims, und es wurden 32.500 Männer aus ihnen gezählt. Dies waren die Familien der Söhne Josefs. 38. Die Familien der Söhne Benjamins waren, von Bela die Beleter, von Aspel die Aspeliter und von Ahiram die Ahiramiter. 39. Von Sufam kamen die Sufamiter, und von Hufen die Hufamiter. 40. Belas Söhne waren Aad und Naaman, von Aad kamen die Aditer, und von Naaman die Naamaniter. 41. Dies waren die Familien der Söhne Benjamins, und es wurden 45.600 Männer aus ihnen gezählt. 42. Dies waren die Familien der Söhne Dans, von Suham kam das Geschlecht der Suhamiter. Dies waren die Familien Dans nach ihren Abstammungen. 43. Alle Familien der Suhamiter, die gezählt wurden, beliefen sich auf 64.400 Männer. 44. Die Familien der Söhne Assas waren, von Chimna die Chimniter, von Chiswi die Chisweiter und von Bria die Briter. 45. Von Brias Söhnen kamen von Heber die Hebriter und von Malkil die Malkiliter. 46. Assas Tochter hieß Sera. 47. Dies waren die Familien der Söhne Assas, und es wurden 53.400 Männer aus ihnen gezählt. 48. Die Familien der Söhne Naphtalis waren, von Jazel die Jazeliter, von Guni die Guniter. 49. Von Jesa kamen die Jeseriter und von Silim die Silimiter. 50. Dies waren die Familien Naphtalis nach ihren Abstammungen, und es wurden 45.400 Männer aus ihnen gezählt. 51. Die Gesamtzahl der gezählten Israeliten betrug 601.730 Männer. 52. Jahwe sprach zu Mose, 53. Das Land soll diesen Männern als Erbe verteilt werden, entsprechend der Anzahl der Personen in ihren Familien. 54. Einem Stamm mit vielen Männern sollst du viel Land geben, während ein Stamm mit wenigen Männern weniger Land erhalten soll, jeder soll seinen Erbbesitz entsprechend der Anzahl seiner gezählten Männer bekommen. 55. Das Land soll jedoch durch das Los verteilt werden, damit sie es nach den Namen ihrer Väterstämme in Besitz nehmen können. 56. So soll der Erbbesitz durch das Los zwischen Stämmen mit vielen und Stämmen mit wenigen Männern aufgeteilt werden. 57. Dies sind die gezählten Leviten, Familie für Familie, von Gerson die Gersoniter, von Kahat die Kahatiter und von Merari die Merariter. 58. Dies waren die Familien Levis, die Libniter, Hebroniter, Maeliter, Musiter und Korahiter. Kahat war der Vater von Amram. 59. Amrams Frau hieß Jochebed, eine Tochter Levis, die in Ägypten geboren wurde. Sie gebar Amram Aaron, Mose und ihre Schwester Mirjam. 60. Aaron hatte die Söhne Nadab, Abihu, Eliasa und Itamar. 61. Nadab und Abihu starben, weil sie Jahwe ein unzulässiges Feueropfer darbrachten. 62. Die gezählten Leviten, alle männlich und älter als einen Monat, waren 23.000. Sie wurden nicht mit den anderen Israeliten gezählt, weil sie kein Land unter ihnen als Erbe erhielten. 63. Dies sind die Männer, die Mose und der Priester Eliasar in den Steppen Moabs am Jordan gegenüber Jericho gezählt hatten. 64. Unter diesen gezählten Männern war niemand mehr von denen, die Mose und der Priester Aaron in der Wüste Sinai gezählt hatten. 65. Denn Jahwe hatte ihnen gesagt, dass sie alle in der Wüste sterben würden. So blieben nur Kaleb, der Sohn Jephunnes, und Josua, der Sohn Nuns, übrig.